Vom 6. bis zum 21. Juli fanden im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang die Darbietungen der Mitglieder des Kunstzirkels der Kunstgesellschaft der Behinderten Koreas unter dem Motto »Wir lieben« statt. Die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten und die Studenten in der Stadt Pyongyang sahen sich die Darbietungen an. Die Auftretenden besangen die glühende Menschenliebe von Kim Jong-un und den Stolz und das Glück darauf, einen gütigen Vater zu haben –